kannst du in kühnem Sange uns bestrittest, als siegreich gegen unsere Lieder sangst, durch unsere Kunst Besiegung bald erlittest, ein Preis doch war's, den du allein errangst. Ein Preis doch war's, den du allein errangst. War's Zauber, war es reiner Macht, durch die solch Wunder du vollbracht, an deinen Sein. Verschloss ihr Herz sich unser Lied. Wir sahen ihre Wanker blassen, für immer unser Kreis ihm mit. Ach, für immer unser Kreis ihm. Sei dein Lied nicht fern, den festen Fehler sie nicht länger aufs Neue.